Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Beim Stichwort Horrorfilm, da denkt man eigentlich als erstes an Genreklassiker aus den USA. Doch beim genaueren Blick in die Kinogeschichte wird klar, dass auch die Italiener in den 60er und 70er Jahren Meister in der Inszenierung des Schreckens waren. Regisseure wie Maria Bava oder Dario Argento gelten als Urväter des sogenannten Giallo-Horrorfilms. Und schon die Musik ihrer Fälle erzeugt ein sehr eigenwilliges, schaurig schönes Grauen. Das können wir hier mal hören, so als so eine Ansammlung von Geräuschen und Tönen im Grunde. Diese Musik hier stammt zum Beispiel vom Giallo-Klassiker Suspiria, die Krallen des Bösen von Dario Argento aus dem Jahre 1977. Und von diesem verstörenden Werk, da hat Luca Guadagnino, der mit Call Me By Your Name gerade zum Kritiker und Publikumsliebling wurde, ein Remake gedreht. Das Remake mit Tilda Swinton in der Hauptrolle hatte am Wochenende Premiere auf den Filmfestspielen von Venedig. Und dort genau ist auch Anke Lewecke für uns. Hallo Anke. Hallo, hallo, ich sitze hier immer noch mit Gänsehaut. Noch immer. Vielleicht erstmal zur Einführung. Woher kommt dieser Begriff Giallo-Horror? Giallo heißt wohl gelb, habe ich gelernt. Genau. Und gelb sind die Einbände von einer populären Krimi-Reihe in Italien gewesen. Die gibt es schon ganz lange. Das sind so Heftromane gewesen. Und die kann man so ein bisschen auch mit der amerikanischen Pulp-Literatur vergleichen. Also so schmuddelig, dreckig. Mhm. Und wir haben doch auch in Deutschland immer so schöne Krimi-Einbände gehabt. Man muss mal an Agatha Christie und Edgar Wallace denken. Und diese ganzen Krimi-Bände hatten doch dann auch immer so ein tolles Cover, haben die ja auch mal Fotografien, mal so gezeichnet. Sie nehmen schon die Motive des Mordens so vorweg. Und ich kann ja sagen, ich habe schon eine kleine Sammlung aus den unterschiedlichsten Ländern. Und wie würdest du denn so ungefähr die Merkmale dieses Genres beschreiben? Was macht es so spezifisch? Was ist das italienische Besondere? Ja, ich würde sagen, man kann dem Horror eigentlich bei der Arbeit zusehen. Also es geht weniger darum, wer der Mörder ist, sondern mehr darum, wie seine Taten inszeniert sind. Und ein Merkmal ist dann zum Beispiel einmal die subjektive Kamera. Also du betrittst den Tatort durch die Perspektive des Killers. Du schreitest mit ihm die Räume ab und das willst du natürlich nicht. Du fühlst dich total ohnmächtig. Und dann gibt es den heftigen Umschnitt auf das Opfer und das sind meistens Frauen und du weißt, er wird gleich zuschlagen. Und dann gibt es immer so abrupte Wechsel. Du siehst das Messer, dann Opfer. Und eine Referenz für das Giallo-Genre war auf alle Fälle die Mordszene, die wir alle kennen, unter der Dusche von Hitchcock im Psycho. Und jetzt Suspiria 1977, den habe ich mir nochmal angeschaut. Und ich würde fast von einem abstrakten Horror sprechen. Das sind so geometrische Räume. Das Ganze spielt in einer Ballettschule in München. Und es hat so eine extreme Künstlichkeit. Also der Horror führt sich eigentlich selbst als künstlich vor und deshalb kannst du dich umso mehr darauf einlassen, auf das Spiel mit diesen Horrorelementen. Luca Guadagnino hat sich ja schon an allerlei wirklich auch verrückten Formen und Stoffen versucht. Was würdest du denn denken, was ihn gerade hier an dieser Geschichte gereizt hat? Ja, ich glaube, das ist ganz interessant, weil dieser Film hat wirklich eine Ausnahmestellung, das Original innerhalb dieses Genres gehabt. Weil ich hatte es ja schon erwähnt, Frauen sind eigentlich immer die Opfer gewesen, aber hier dürfen sie zu Tätern werden und das sind Täterinnen der ganz besonderen Art. Es geht einfach darum, beide Filme spielen in Deutschland und in beiden Filmen geht es um eine junge Ballettschülerin aus Amerika, die nach Deutschland kommt und sie gerät dann in eine Ballettschule jedes Mal. Das ist einmal ein barockes Haus in Berlin, es ist dann ein Haus aus den 20er Jahren, was schon so langsam vom Faschismus erzählt und diese Häuser haben beide ein ganz merkwürdiges Eigenleben. Die Schülerin, die Ballettschülerin leben auch darin. Und langsam bekommt man mit, dass diese Ballettlehrerinnen vielleicht auch Hexen sind. Und es geht auch darum, dass Dario Argento, Suspiria war eigentlich nur der Auftakt einer Trilogie zu Müttern. Und diese Mütter sind auch Hexen. Und so langsam tauchen wir ein in diesen Hexenkult und in diese ganzen Verschwörungstheorien. Und es geht, glaube ich, auch um so eine deutsche Unheimlichkeit. Aha. Also du kannst dir ja schon vorstellen, wenn die Ballettmeisterinnen dann 1, 2, 3 sagen, dass es auch nochmal einen anderen, so einen Kommandotonfall haben. Und man muss in beiden Filmen auch immer an Lotte Lenya denken, die ja mal in James Bond den Bösewicht gespielt hat oder die Bösewichtin. Ja, aber was würdest du denn sagen, warum der Schauplatz verlegt wurde? Du sagst von München nach Berlin, wieso das? Ja, ich glaube, Berlin hat ihn einfach fasziniert als ehemalige Hauptstadt. Das Ganze spielt in den 70er Jahren und Berlin sieht eben auch so aus, wie wir es damals so in Erinnerung hatten. Dreckige Hinterhöfe, die Mauer, es regnet immer, es ist grau. Und in den Nachrichten bekommst du eben immer mit, was gerade los ist. RAF, 70er Jahre, die Schleierentführung, Mogadischu. Man bekommt auch mit, dass eine der Schülerinnen da verwickelt ist und es kommt gerade eine neue Ballettschülerin aus den Staaten an. Tilda Swinton spielt die Ballettmeisterin und sie unterhält sich mit einer anderen Frau, was sie so gerade alles vorhaben. Mutter fragt nach dir. Sie muss wissen, ob wir nach der gestrigen Abstimmung endlich weitermachen können. Ihr alle kanntet meine Bedenken gegen Uwe Patricia. Was mit Patricia passiert ist, war schrecklich. Aber jetzt nach der Abstimmung müssen wir das Ritual noch einmal versuchen. Und zwar bald. Die Frage ist nicht nur, mit wem wir es wieder versuchen. Wir müssen auch sicher gehen, dass es gelingt. Egal mit welchem Mädchen. Ja, und diese Mütter können auch Hexen sein. Und man kann sich schon denken, dass die neue Schülerin, die von Dakota Johnson gespielt wird, vielleicht jetzt diese Auserwählte ist. Und es ist ganz interessant, wie dieser Film dann mit deutscher Schuld auch spielt und wie eben der Horror auch immer so ein Vergrößerungsglas werden kann für unbewusste Ängste, aber auch für gesellschaftliche Strömungen. Der Ausschnitt mag jetzt so ein bisschen in die Irre geführt haben, aber der klang so ein bisschen hölzern. Würdest du sagen, diese Mischung aus Hexenkult, Politik und Horror, das geht gut zusammen? Naja, hölzern klang ja vielleicht auch ein bisschen, weil Tilda Swinton hier Deutsch spricht. Mhm. Manchmal spricht sie auch Englisch oder Französisch. Aber Angela Winkler, die wir da gerade gehört haben, da finde ich, kommt schon auch was ganz Dämonisches in der Stimme raus. Nein, das Ganze ist schon relativ krude, aber Horror darf doch auch ein bisschen krude sein. Und ich finde, er verwebt da doch vieles sehr geschickt. Also es wird dann ein Ballettstück namens Volk aufgeführt. Ne? Und das erinnert an Pina Bausch. Mhm. Und während die Ballerina tanzt, also mit ihren Bewegungen, bringt sie eigentlich eine andere Schülerin in einem anderen Raum um. Also das ist schon eine unheimliche Choreografie. Und wenn Tilda Swinton dann manchmal das erklärt, was sie machen möchte, dann zitiert sie auch die Gruppe 47, also dass Kunst nicht mehr schön sein darf. Und dann gibt es auch noch einen Psychoanalytiker und das ist sicher kein Zufall, dass der Klemperer heißt. Und er versucht diesen Hexenkult auch so ein bisschen auf die Spur zu kommen. These mothers? Yeah. They could be code names for founding members with metaphoric histories, I don't know. Also diese Wahnvorstellung, da geht es natürlich auch um den Wahn, den eben die Nazis im Dritten Reich erzeugt haben. Der Wahn des tausendjährigen Reiches, der Wahn des deutschen Volkes. Und das wird alles nur so kurz angeschnitten, aber es hinterlässt doch eine unheimliche Wirkung, wie da alles so miteinander verwoben wird. Was für eine Rolle spielen denn die Hexen in diesem Film? Stehen die einfach nur gruselig und schlechter oder sind das durchaus auch positiv besetzte Figuren? Ja, das finde ich eben ganz gut. Sie sind weder gut noch böse. Es gibt keine Unterteilung. Und sie jagen eigentlich die deutschen Täter. Sie wollen wissen, wer hat eigentlich Schuld. Sie suchen diesen Träger der Schuld. Und sie verkörpern dabei das unheimliche Deutsche. Und es ist sicher kein Zufall, dass Angela Winkler hier mitspielt. Und auch Ingrid Cavenn, die hat ja so eine ganz perfide Eleganz. Mhm. Und wenn sie Guten Abend, Gute Nacht singt mit Rosenbedacht, dann spürst du richtig die Dornen. Und ich glaube, dass die genommen hat, Luca Guadagnino, das hat schon damit zu tun, dass er ein großer Fassbinder-Fan ist. Fassbinder ist ein großer Frauenregisseur gewesen. Er hat deren Seele durchdrungen, sie in all ihren Facetten verstanden. Sie durften schön und böse bei ihm sein, verletzlich und grausam. Er hat einen sehr großen Einfluss auf mich und meine Filme gehabt. Per me, per Dave, per tutti noi è stata una grande influenza. Ja, also Frauen dürfen auch alles hier in diesem Film sein. Sie dürfen uns in jedem Sinne verhexen. Und der Film hat sich auch wirklich einen interessanten Kniff ausgedacht, weil auch nach dem Film geht dieses Verhexen weiter. Aber das darf ich natürlich jetzt nicht verraten. Gruseln auf Italienisch. Anke Lewick war das aus Venedig über das sehr besondere Remake von Dario Argentos Suspiria von Luca Guadagnino.